Der Sturm auf dem Tyrrhenermeer von Vergil, übertragen von Friedrich von Schiller, aus dem ersten Buche der Aeneide. Kaum entschwangen sie sich der Schau an Siziliens Küsten, Freude jauchzend empor in die Höhe mit rollenden Segeln und durchschnitten mit ehernen Stacheln die schäumende Salzflut, so begann aufs neue Saturnias ewige Wunde frisch zu bluten und dachte sie so im innersten Herzen. Übermachtet soll ich dem Unternehmen entsagen, nicht abkehren von Latium können den König der Teukrer, und das soll mir das Schicksal verbieten. Und Pallas Minerva mochte die argische Flotte verzehren in lodernden Flammen, mochte die Elenden selbst im wogichten Abgrund ersäufen, ob dem Frevel von einem, dem rasenden Ajax, Euleus, sie allein vermocht aus den Wolken die reißenden Flammen Jupiters niederzuflammen, in Trümmer die Schiffe zu schlagen, zu empören die Wogen im Sturm, ihn zu fassen im Strudel, als ihm durch die durchdonnerte Brust die Feuerflamme hauchte und vermocht ihn zu spießen an schroffen, spitzigen Klippen. Aber ich, Fürstin der Götter, des Donnerers Gattin und Schwester, ich soll jahrelang streiten mit einem heillosen Volke. Wer wird künftighin heilig noch nennen Saturnias Namen? Wer noch künftighin kniend sich beugen vor meinen Altären? Solche Gedanken wälzt wütend umher die Göttin im Busen und erhub sich ins Sturmvaterland des tobenden Südes Wüsteneien. Aeolus Burg in grausem Gewölbe hält er allda die kämpfenden Winde, die heulenden Stürme mit tyrannischer Macht in Kerker und Banden gefangen. Grimmig schreien im hohlen Bauche des Felsen die Stürme, murren entkräftet hervor. Hoch oben thronet der König, Sturmebändiger über dem Felsen mit mächtigem Zepter, stillt das Ungestüm, mildet die Wut der erbosten Gemüter. Tät er das nicht, sie brächen hervor, durchwühlten die Meere, schleiften den Erdball und schleiften den ewigen Himmel mit sich dahin und jagten sie weit wie den Staub durch die Lüfte. Aber dies alles bedachte schon auch der allmächtige Vater, darum hat er sie auch in schwarze Gewölbe gekerkert, darum auf die Gewölbe getürmet unendliche Berge, darum sie unter den König gebeugt, der Kraft seines Bundes, wie der Donnerer oben gebot, im Zaum sie zu halten oder zügellos rasen, dahin sie zu lassen vermochte. Dieser war's, zu welchem itzt also Saturnia flehte. Aeolus, dem der Göttervater und König der Menschen Vollmacht gab, zu empören die Fluten und wiederzulegen. Das tyrrhenische Meer beschifft ein Volk, das ich hasse, Ilium und die gebeugten Götzen nach Latium tragend, sporne die Winde mit Kraft, begrabe die sinkenden Maste oder zertrümmere sie und sähe den Pontus voll Leichen. Sie, in meinem Gefolge sind 14 treffliche Mädchen und die schönste von allen an Bildung, Deiopeia, soll in ehelichem Bund auf ewig die deinige werden, soll für dieses Verdienst die Ewigkeit mit dir durchleben und zum glücklichen Vater von schönen Kindern dich machen. Königin, sprach der Windgott hierauf, dein ist's zu ersinnen, was du nur wünschen mögest und mein zu vollziehen. Wandtest du nicht den Zepter mir zu, und was ich hier habe an Gewalt, wem dank ich es sonst, dass der Donnerer mir lächelt, dass ich Nektar darf trinken und himmlisch Ambrosia kosten, mächtig bin im Orkan und über den Wettersturm walte? Sprach's und hastig ins hohle Gebirg den eisernen Stachel niedergeschleudert und hastig wie Heerschar hervor die Orkane fürchterlich aus der geborstenen Kluft und hastig von dannen brausend und sausend und ungestüm hin über Tal und Gebirge, Sturm von Morgen und Abend und Mittag, der mächtige Hagler, stürzen über den Pelagus her und rühren den Grund auf, wälzen Gebirge von Fluten hinan an die hallenden Ufer. Da beginnt das Heulen der Schiffer, das Schwirren der Segel, da entreißen urplötzlich die Wolken dem Auge der Troja Himmel und Tag, der Pelagos Wald in Mitternachtsschauern, Himmel donnert und Himmel flammt auf in tausend Geblitze, Tod, Tod flammt der Himmel entgegen dem bebenden Schiffer, Tod entgegen heult ihm der Sturm, Tod brüllen die Donner. Und Aeneas durchschauert ein kalter Schrecken die Glieder, jammernd betet er itzt mit gefalteten Händen gen Himmel. O, wie selig preis ich euch nun, wie selig, ihr Helden, deren Schicksal es war, an Trojas erhabenen Mauren umzukommen und zu entschlummern im Auge der Väter. Ach, warum ließ das Verhängnis in meinen Vatergefilden mich nicht sinken? Warum nicht meinen Geist mich verhauchen, tödlich getroffen? O du, der Danaer tapferster Streiter, Tydeus trefflicher Sohn, von deiner gewaltigen Rechte, wo den furchtbaren Hektor der Speer Achilles durchrannte, wo der Riese Sarpedon sank, des Simois Woge wälzt dort manches streitbaren Schild und manchen der Helme und noch mancher tapferen Leiber im Strudel von dannen. Sprach's, und ungestüm prasselt der Hagel im Sausen des Nordsturms gegen die Segel, dem Steuermann trotzen die steigenden Wogen, Ruder brechen, umschlagen die Schiffe und toben wilde Fluten und reißt sich hervor aus den Wellen ein Flutfels, donnert darüber, ha, sieh, am Scheitel der Wasserflut hangen einige noch, und andern drohet der unterste Meergrund durch die berstende Woge, Sturm wütet im untersten Sande. Drei der Schiffe zerschmettert der West an heimlichen Klippen, Klippen nennen die Latier sie, die mitten aus Wogen prahlen mit dem entsetzlichen Rücken und Spotten des Donners. Drei reißt Euros an Sand und Gestein und, grässlicher Anblick, sie zerschellen in Trümmer, und Sand umrollet die Trümmer. Dort nun stürzen die Fluten das Schiff, das Lysias Streiter und den frommen Orontes getragen, verkehrt in die Tiefe, vor sich wankt er, stürzet aufs Haupt, es wirbelt die Welle dreimal umher, und hinunter schnappt's der reißende Strudel. Wenige sind's, die oben noch schwimmen am gräulichen Schlunde, Waffen, Bretter und Iliumsschätze dahin durch die Wellen, Ilioneus treffliches Schiff und des tapfern Achates, Abates und des greisen Aletes sind alle vom Sturme übermeistert, und ungestüm rast der feindliche Hagel durch die schlaffen Bretter hinein, die Wandungen bersten. Endlich vernahm's der mehrgewaltige König, das Toben und den greulichen Aufruhr des ewigen Pontus, die Stürme losgelassen und Höhen und Tiefen zusammengerühret. Drob entbrannt er in grimmigem Zorn, vom obersten Gipfel einer Wasserflut recket er mählich sein mächtiges Haupt auf. Siehe, da lag durch den Ozean hin die Flotte zerschlagen, unter den Wogen und unter dem Schutt des zerflossenen Himmels Trojas Namen begraben. Und alsobald dachte der Bruder an der Schwester Saturnia Groll und heimliche Ränke. Hastig fordert er Zephyrus zu sich und Eurus und also. Was habt ihr euch da auf euer Windgeschlecht Winde angemaßt, ohne des Erderschüttrers Gebot, solch fürchterlich Wallen zu erregen und Erd und Himmel zusammen zu mengen? Ha, das soll euch! Doch muß ich zuerst die türmende Fluten niederbeugen. Künftighin sollt ihr so gnädig nicht fahren. Eilet flugs von dannen und meldet eurem Beherrscher, meldet ihm das. Ich habe zu walten im ewigen Pontus, er nicht, sagt's ihm. Mein ist der gewaltige Dreizack, mir nicht ihm gefallen durch Los. In scheußlichen Bergen eure Behausung, Eurus, dort ist sein Reich und sein Wohnhaus, dort in jenen Palästen mag Aeolus groß tun und prahlen, und wenn Wind und Wetter gebunden sind, über sie herrschen. Sprach's, und lange schon sind die Wassergebirge zerronnen, wettergesammelte Wogen zerflattert, und die Sonne schaut wieder lächelnd herab und spiegelt sich mild im ruhigen Meere. Kymotoe und Triton zumal mit kräftigem Arme angestemmt stoßen von Klippen die Schiffe, mit mächtigem Dreizack hilft Posidaon, tut auf die greulichen Strudel und Klippen, stillt den Meersturm, rasch jagen dahin die flüchtigen Räder mit dem Wassergott über die obersten Wirbel der Wogen. So, wenn ein zahlreiches Volk in gärendem Aufruhre tobet, Fackeln schon Wallen und Fliegen schon Felsen und Waffen die Wut beut, und itzt ein verdienstreicher, frommer Alter sich fern zeigt, schweigen alle, stehen alle lauschenden Ohrs da. Er ist Meister der Herzen und weicht sie mit Worten der Liebe. So versank auch der wogichte Pontus, so schwieg auch sein Donnern, als sein Vater sein Haupt itzt erhoben und über ihn hinflog, Himmel entnachtet und umgelenkt hatte die Ross und in Eile zügellos rasseln dahinließ den leicht dahin hüpfenden Wagen.